Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Während ich harre, nimm mich ganz hin. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Prüfe, erforsch mich am Gnadenthron. Weiße den Schnee her, wasche mich rein, dass ich dein eigen ewig mag sein. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn, mit deinem Geiste jetzt in mir wohn. Sei in dem Herzen König allein, lass alle sehen, dass ich ganz dein.